der Großdeutsche Rundfunk. Angeschlossen sind die Sender des Generalgouvernements und die Sender Brüssel 2 und Luxemburg. Soeben trifft eine Sondermeldung von ungeheurer militärischer Bedeutung ein, die das ganze deutsche Volk mit Stolz und Freude erfüllen wird. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet. Unter dem Eindruck der vernichtenden Wirkung der deutschen Waffen hat der König von Belgien den Entschluss gefasst, dem weiteren sinnlosen Widerstand ein Ende zu bereiten und um Waffenstillstand zu bitten. Er hat der deutschen Forderung nach bedingungsloser Kapitulation entsprochen. Die belgische Armee hat damit am heutigen Tage die Waffen niedergelegt und zu existieren aufgehört. Wir gedenken in dieser Stunde unserer tapferen Soldaten, die mit einem beispiellosen Kampfgeist in rückhaltlosem Einsatz Befestigungen überrannten, die zu den stärksten Festungsanlagen der Welt gehören. Das ganze deutsche Volk blickt in dem Gefühl tiefster Dankbarkeit und unbändigen Stolzes auf die Truppe, die solche glänzenden Waffentaten vollbrachte und diese Kapitulation erzwang.